Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der MMA Radio UFC News. Eine Woche ist schon wieder rum, es ist einiges passiert. Mein kleines News-Archiv, was ich ja hier immer über die Woche hin pflege und mit Neuigkeiten bestücke, quillt schon wieder über. Wir fangen auch gleich an. Ich möchte euch aber auch noch sagen, dass es endlich die UFC News auch als separaten iTunes-Feed zu abonnieren gibt. Sprich, wenn ihr die News nur hören wollt und ansonsten MMA Radio nicht so verfolgen möchtet, die anderen Podcasts euch einfach nicht interessieren, könnt ihr jetzt auf iTunes gehen, gebt ein MMA Radio UFC News und könnt da den Newsfeed sozusagen abonnieren. Ich denke mal, die Leute, die über iTunes so Sachen konsumieren, wissen sowieso, von was ich rede. Es ist kein Videoformat, was ich da anbiete, sondern nur Audio, sprich für die YouTube-Leute. Ihr müsst weiterhin auf YouTube euch das reinziehen, aber letzten Endes... Quatsch, da habe ich sogar jetzt schon eine Playlist erstellt. Siehst du, ihr könnt auch einfach nur die Playlist abonnieren und dann könnt ihr auf YouTube nur die News hören und müsst euch nicht immer durch die anderen Podcasts von uns durchklicken, die dem einen oder anderen vielleicht nicht so zusagen. Ist ja völlig okay. Jetzt aber zu den News und ich beginne natürlich mit UFC Berlin. Es sind nur noch 2 Wochen und ich freue mich schon riesig. In der letzten Woche wurde dann bekannt gegeben, wer alles so als Guestfighter einlaufen wird in Berlin. Und das kann sich eigentlich sehen lassen. Alexander Gustafsson wird mit dabei sein, Luke Rockhold wird mit dabei sein, Brad Pickett und Ramzi Ninjam. Ninjam hat sich ja jetzt aufgemacht, das Aushängeschild der UFC im Nahen Osten zu werden. Brad Pickett kennt man natürlich als toughen Engländer, der eigentlich immer unterhaltsame Kämpfe bietet. Luke Rockhold von AKA... der Sunny Boy sozusagen, Teamkollege von Cain Velasquez und Daniel Cormier. Ich denke mal, da bieten sich auch diverse Fragen an für die Q&A-Session nach den Weigh-ins am Freitag. Und Gustafsson, Number One Contender im Light Heavyweight, auf den freue ich mich natürlich ganz besonders. Ich habe so eine kleine Hoffnung, dass sie vielleicht ein Fight-Announcement tätigen in Berlin, wenn Gustafsson da ist. Vielleicht sagen sie ja was zum John-Jones-Kampf, aber wahrscheinlich nicht, denn wie es aktuell aussieht, wird Dana White beim Ultimate Fighter Brasilien-Finale sein. Erstens mal läuft die Card auf Fox Sports One und ist deshalb für die UFC wahrscheinlich wichtiger. Und zweitens kann ich mir nicht vorstellen, dass Dana White sich es entgehen lassen wird, diese Trophäe bei Ultimate Fighter zu überreichen. Aber mal gucken, was passiert. Was haben wir sonst noch in Berlin? Ja, genau, Tom Ninimakis Gegner, Thiago Tavares, ist ausgefallen. Was er sich genau getan hat, weiß ich nicht. Aber ich kenne den neuen Gegner für Tom Ninimaki und das ist Niklas Backström. Und um diesen Backström oder Backström hat das Netz ein Riesengewese gemacht. Er gilt wohl als Riesentalent und viele freuen sich, dass er jetzt in der UFC kämpfen darf. Und das Problem für ihn könnte natürlich sein, mit so weniger Vorbereitungszeit jetzt gegen so einen starken Gegner wie gegen Ninimaki sein Debüt zu feiern, das könnte nach hinten losgehen. Allerdings, warum nicht einfach mal ins kalte Wasser werfen und gucken, was dabei rauskommt. Auf den Kampf an sich freue ich mich auf jeden Fall, definitiv. Übrigens zur Fight Night in Berlin werden Chris und ich auch noch eine gesonderte Ausgabe machen. Ich bin gerade so ein bisschen dabei, mir so ein paar Kämpfer anzugucken von Kämpfern, die dabei sind, die man jetzt nicht so kennt, um dann auch fundiert euch darüber was erzählen zu können und es wird natürlich regelmäßige News-Ausgaben aus Berlin geben. Ich werde am Donnerstag anreisen und dann aus Berlin berichten, natürlich auch hier auf YouTube und sowieso auf mmaradio.de. Übrigens, die Seite habe ich neu gestaltet. Könnt ihr mal gucken, findet ihr immer die aktuellen Fight-Announcements, nächste Events, Rankings, alles schön auf der Startseite. Würde mich auch mal interessieren, wie ihr das findet, wie euch das jetzt gefällt, das neue Design, sage ich jetzt einfach mal. Schreibt es also einfach mal bei Twitter @mmaradio.de oder bei YouTube unter dieser Ausgabe. Ja, würde mich einfach mal interessieren, ob euch das überhaupt gefällt. Weiter aber mit den News und da gibt's schlechte News, jedenfalls für Shogun. Mauricio Shogun Rua wurde nämlich gestern in Rio ausgeraubt. Ihr hört richtig, er war essen mit seinem Manager und mit Damian Maya. Und irgendwann wollte er dann zurück ins Hotel, hat sich ins Auto von einem Kumpel gesetzt und ist losgedüst. Und irgendwann wurde er dann von einem Typen mit einer Knarre dazu gezwungen, sein Auto anzuhalten. Hat er dann auch gemacht. Drei weitere Typen kamen mit dazu, ebenfalls bewaffnet. Und die haben Shogun so richtig ausgenommen. Also er musste wirklich alles ablegen, was er hatte. Und das meine ich wirklich. Nämlich Shogun stand dann nur noch im Schlüpper da. Also sie haben ihm das T-Shirt genommen, Klamotten, das Auto sowieso, Handy, alles, was er dabei sich hatte. Er stand nur noch im Schlüpper da und musste dann irgendwie versuchen, Hilfe zu holen. Das Problem war, er war in einer der gefährlichsten Gegenden Rios. Ja, und da stand dann praktisch schon 2-Meter-Hühne, MMA-Fighter, im Schlüpper und hat versucht, Leute anzusprechen, Autos anzuhalten und hat da gehofft, dass irgendjemand ihm helfen kann. Aber alle hatten natürlich Schiss, dass das irgendwie ein Psychopath ist. Und er musste dann mehrere Kilometer bis zur nächsten Polizeistation laufen. Eine Geschichte, die hoffentlich in ein paar Monaten für ihn ganz lustig zu erzählen sein wird, weil eigentlich ist er ja schon lustig. Ihm ist auch nichts passiert, also er hat so keine Verletzungen davon getragen, das ist das Gute, aber es ist schon eine irre Geschichte, was ihm da passiert ist. Und vielleicht sollte der ein oder andere WM-Fan, der nach Brasilien reist, sich darüber nochmal Gedanken machen und irgendwie irgendwo Ersatzschlipper verstecken oder ein Ersatz-T-Shirt positionieren in irgendwelchen Favelas. Dann kommen wir zu ein paar ja möglicherweise in Zukunft stattfindenden Kämpfe. Einer, mit dem ich jetzt anfange, der findet definitiv statt, nämlich Uriah Faber gegen Alex Caceres. Die beiden treffen am 5.7. in Las Vegas bei UFC 175 aufeinander. Das war ja auch eine Card, die Uriah Faber mal angepeilt hat für ein mögliches Comeback. Ich erinnere mich, dass ich hier in den News euch erzählt habe, dass Uriah mal gesagt hat, ja, Mensch, UFC 175, das wäre was für mich, da könnte ich mir, wenn der Gegner passt, ein Comeback vorstellen. Jetzt scheint der Gegner gepasst zu haben mit Alex Caceres, der kommt ja von einem überraschenden Sieg gegen Sergio Pettis, starke Performance. Natürlich fragt man sich, warum möchte Uriah Faber gegen Alex Caceres antreten, denn an und für sich ist Caceres jetzt kein etablierter Name in der UFC. Und Uriah Faber hat ja auch mal gesagt, er möchte jetzt nur noch die großen Kämpfe bestreiten. Das Problem für Uriah, ganz klar, er hat gegen Hennen Brown zweimal verloren, er hat gegen Jose Aldo verloren, sprich er kann auch nicht eine Gewichtsklasse nach oben wechseln. Und alle anderen Gegner vor Caceres hat er fast schon besiegt. Es bleibt also nur Alex Caceres und ich könnte mir vorstellen, dass Uriah denkt, Caceres, cooler Typ, geile Fights, ich habe einfach mal Bock gegen den zu kämpfen und ja, diesen Wunsch erfüllt er sich mehr oder weniger jetzt. Nach dem Kampf gefragt hat allerdings Alex Caceres, deswegen bei ihm wird die Freude wahrscheinlich noch größer sein als bei Uriah Faber. Und bei mir ist die Freude auch groß. Ich freue mich auf diesen Kampf. Ich könnte mir vorstellen, dass der super wird. Ein anderer Kampf steht im Raum und zwar Nate Diaz gegen Matt Brown. Ja, ihr hört richtig. Es gab ja im Laufe der Woche einige Namen, die mit Matt Brown in Verbindung gebracht wurden. Natürlich der Champion Johnny Hendricks, natürlich Hector Lombard und Nick Diaz eigentlich. Viele haben gesagt, das wäre ein toller Kampf. Nick gegen Matt Brown, einfach weil Matt Brown eine enorme Pace hat. Und Nick Diaz eigentlich auch. Und man hofft sich da wirklich einen großartigen Kampf. Jetzt hat sich Nate Diaz zu Wort gemeldet und hat gesagt, mein Bruder kämpft nicht mehr. Also wenn Matt Brown gegen einen Diaz kämpfen will, dann muss er gegen mich antreten. Und viele wunderten sich natürlich, was ist denn jetzt los? Nate Diaz lehnt doch die ganze Zeit Kämpfe ab. Jetzt möchte er praktisch gerade mal selber kämpfen. Und auch das verargumentiert Nate Diaz und sagt, ich möchte gegen die schlimmsten Motherfucker, die es gibt, antreten. Ja, und ich möchte nicht gegen irgendwelche langweiligen Penner, die einfach nur von meinem Namen profitieren wollen, kämpfen. Und Matt Brown ist aktuell der Shit, der kämpft geil, gegen den möchte ich kämpfen. Und ich sag euch, das will ich hören von Nate Diaz. Also es scheint so, als ob Nate sein Kämpferherz jetzt wieder gefunden hat und angreifen möchte. Er müsste natürlich eine Gewichtsklasse nach oben gehen. Wenn das für ihn möglich ist, habe ich Bock auf diesen Kampf, gar keine Frage. Wobei Nick Diaz gegen Matt Brown hätte ich fast noch mehr Lust. Ja. Zu Nick Diaz habe ich, ja, es ist keine News, aber so langsam verstärken sich die Gerüchte, dass Nick Diaz als möglicher Comeback-Gegner von Anderson Silva eine Rolle spielen könnte. Wie gesagt, das ist vielleicht noch nicht mal so richtig ein Gerücht oder so, aber man hört das jetzt immer mal wieder, dann und wann, Nick Diaz gegen Anderson Silva nächstes Jahr wäre doch ein schöner Kampf für Nick einerseits. Er will Kohle verdienen, er will die Besten der Besten vor die Fäuste bekommen. Das hätte er mit Anderson Silva definitiv. Und für Anderson Silva wäre es natürlich auch ein interessanter Kampf, wieder zurückzukommen. Müssen wir mal gucken, was daraus wird. Anthony Pettis darf wieder trainieren, hat die Freigabe wieder. Bislang allerdings nur für Boxen und Jiu-Jitsu. Seit 2 Wochen betreibt er diese beiden Sportarten auch wieder exzessiv. Wurde ja im Dezember am Knie operiert und befindet sich jetzt also im Aufbau. Ende des Jahres trifft er dann auf Gilbert Melendez und muss da zum ersten Mal seinen frisch errungenen Titel, frisch ist in diesem Fall vielleicht ein bisschen fehl am Platze, weil es war glaube ich im August oder so gegen Benson Henderson, zum ersten Mal verteidigen. Wenn wir schon in der Gewichtsklasse sind, Khabib Nurmagomedov hat gesagt, er würde gern 2015 um den Titel kämpfen. Er möchte Ende August, Anfang September nochmal einen Kampf bestreiten, den natürlich dann gewinnen nach Möglichkeit. Und ja, da ja Anthony Pettis und Gilbert Melendez erst Ende des Jahres aufeinandertreffen, wird es dann im Jahr 2014 mit einem Titelkampf nichts mehr für Khabib, aber dann eben März, April, Mai könnte er sich das sehr, sehr gut vorstellen und ich denke, dass sich Nurmagomedov da zu Recht Chancen ausrechnen kann. Ja, also mögliche Gegner, die gehandelt werden, auch bei ihm, Nate Diaz, Michael Johnson, TJ Grant oder der Sieger aus dem Kampf Donald Cerrone gegen Jim Miller. Das Problem, warum Khabib nicht vorher kämpfen kann, hatten wir auch schon mal in den News im Juli. Ich glaube bis zum 28. Juli, aber ich erzähle jetzt hier eh nur Quatsch. Also im Juli findet Ramadan statt, er ist ja Moslem und kann natürlich da nicht so trainieren, wie er es gerne würde, um sich für einen möglichen Kampf vorzubereiten. Deswegen muss er bis Ende August, Anfang September warten. Der Rest ist gerade von mir, denke ich mal, ganz okay zusammengefasst worden. Und auch Jacare möchte übrigens einen Titelkampf. Er hat die Freigabe für August, ab August kann er wieder kämpfen. Und Gilberto Faria, das ist Jacarés Manager, hat jetzt gesagt, wir wollen den Sieger aus Whiteman gegen Machida. Wir haben lang genug Kämpfe angenommen gegen Leute, die unter uns in den Rankings sind. Time to release the beast, sagt Gilberto. Also sprich, Jacare stellt jetzt auch Forderungen in Sachen Titelkampf. Vitor Belfort macht das ja auch schon seit einer ganzen Zeit. Und ich sag einfach mal, Mensch, mach doch einfach erstmal das. Jacare gegen Vitor Belfort, Vitors Comeback-Kampf, sag ich mal, nach seinem TRT-Ausfall, Jacare nach Verletzungspause. Und Jacare, Belfort, der Sieger trifft auf Whiteman versus Machida. Hätte ich kein Problem mit. Könnte ich sehr, sehr gut mitleben. Auch Mark Hunt hat sich endlich mal wieder zu Wort gemeldet. Von dem haben wir ja lange nichts gehört, bis auf diesen kleinen Twitter-Battle mit Brandon Sharp. Mark Hunt hat sich ja am 7.12. in diesem großartigen Kampf gegen Bigfoot Silva die Hand gebrochen, ist mittlerweile aber schon wieder ja komplett gesund. Die Verletzung ist ausgeheilt. Ich habe es gerade eben schon angesprochen, es gab ja mal eine Zeit lang ja so Bestrebungen von Brandon Sharp, Mark Hunt zu einem Kampf zu überreden, sage ich jetzt einfach mal. Und Mark Hunt hat sich erstmal diesbezüglich zu Wort gemeldet und meinte, das Timing hat irgendwie nicht gepasst, ich bin gerade Vater geworden, ich stand noch nicht richtig im Training, habe viel zu wenig trainiert, die Verletzung ist gerade erst ausgeheilt. Und er will halt partout keinen Kampf mehr verlieren, ja. Und deswegen muss er seine Gegner natürlich clever auswählen. Und wenn er jetzt so einen Brandon Sharp nimmt, der möglicherweise ihn zu Boden wrestelt, ihn da hält und dafür sorgt, dass Mark Hunt seine Power nicht einsetzen kann, dann verliert er halt so einen Kampf relativ schnell. Und Mark Hunt hat sich als Ziel gesetzt, nochmal um den Titel, oder nicht nochmal, sondern mal, überhaupt mal um den UFC Heavyweight Titel antreten zu dürfen. Und dann sagt er einfach, ich darf jetzt nicht mehr verlieren. Und dann ist so ein Kampf für mich der falsche Kampf. Außerdem, sagt Mark Hunt, ist Brandon Sharp aus seiner Sicht auch kein Top-Guy, kein Top-10-Guy. Und er achtet einen Kampf gegen Brandon Sharp als Schritt zurück. Natürlich heftige Worte. Aus dem Grund hat er also den Kampf gegen Brandon abgelehnt. Jetzt deutet vieles auf einen Kampf zwischen Mark Hunt und Roy Nelson auf der Japan-Card hin. Da hat Mark Hunt auch schon gesagt, den Kampf, den nehme ich sofort an. Roy Nelson ist einer der Top-Fighter, aus meiner Sicht ein besserer Kämpfer als Brandon Sharp. Und er will nur gegen die Besten kämpfen, deswegen wäre Roy Nelson genau der richtige Mann für ihn. Und Japan wäre natürlich ideal für Mark Hunt, hat da unzählige Male gekämpft und bezeichnet Japan auch so ein bisschen als sein zweites Zuhause. Von daher, ich würde mich auf diesen Kampf freuen. Roy Nelson gegen Mark Hunt, das könnte ein richtig schönes Slugfest werden. Tim Sylvia, ein weiterer Heavyweight-Contender, der auch gerne wieder in der UFC kämpfen würde. Hintergrund da ist, dass die UFC am 16.8. zurückkehrt nach Maine und aus Maine kommt ja Tim Sylvia. Nicht ohne Grund trägt er den Spitznamen Maine Event und da liegt die Betonung auf Maine. Die Betonung habe ich gesagt oder die Betonung? Na, wie auch immer. Auf jeden Fall würde er gern wieder in der UFC kämpfen. Das kann er sich eigentlich abschminken. Er hat versucht, so eine kleine Twitter-Kampagne zu starten und hat seine Follower aufgerufen, Dana White anzuschreiben und ja da so für ein bisschen Bambule zu sorgen. Und Dana hat darauf reagiert, indem er Tim Sylvia auf Twitter geblockt hat. Und es sieht nicht danach aus, dass Tim Sylvia nochmal in der UFC kämpfen wird, obwohl er von 2002 bis 2008 ja bereits in der UFC war, zweimal Champion war, aber in seinen letzten vier Kämpfen war er irgendwie drei verloren, einen unentschieden, ich glaube gegen Orlovski einen unentschieden, den Rest verloren, sah nicht besonders gut aus, hat auch einen Kampf verloren gegen, jetzt habe ich den Namen vergessen, den Typen, den wir in Berlin sehen dürfen. Ich recherchiere das hier nebenbei mal kurz für uns, wenn es mir gelingt, heißt es. Ja, sind träge Minuten hier. Gegen Ruslan Magomedov, genau. Gegen den hat er zuletzt auch verloren und der ist jetzt immerhin gerade mal im Opener in Berlin zu sehen. Also ich glaube nicht, dass die UFC daran interessiert ist, Tim Sylvia zu verpflichten. Sarah McMahon, ja, von der haben wir seit der Ronda Rousey-Niederlage auch nicht allzu viel gehört. Die hat jetzt mal zur Abwechslung Sarah Kaufman herausgefordert. Wir sind es ja eigentlich gewohnt, dass Miss Kaufman jede Dame im Bantamweight zu einem Kampf herausfordert, aber keine will so richtig. Interessanterweise will sie jetzt nicht gegen Sarah McMahon antreten und begründet das damit, dass sie gegen Kat Zingano oder Misha Tate kämpfen möchte und die beiden seien schließlich die besseren Namen und sie hält nicht allzu viel von Sarah Kaufmans also sie ist wahrscheinlich der Meinung, dass Sarah McMahon kein großer Sieg wäre für sie, ja? Ich sehe das anders. Sarah McMahon zu besiegen ist nicht gerade das Leichteste und würde auch Sarah Kaufmans Position stärken für einen möglichen weiteren Kampf gegen Ronda Rousey. Sie hat ja gegen Ronda schon mal bei Strikeforce verloren, logischerweise. Also von daher könnte sein, dass so ein Kampf gar nicht so dumm wäre für Kaufmann. Sie müsste ihn dann natürlich auch gewinnen. Vielleicht hat es auch Schiss, dass er ihn verliert. Scheint, wenn ich so drüber nachdenke, eigentlich die bessere Alternative an Lösungen. Dann haben Jill Sonnen und Dan Henderson eine Lizenz für ihre Kämpfe in Las Vegas erhalten. Warum erzähle ich euch das? Jill und Dan waren ja auch bekennende TRT-User. An das Zeug aus ihrem Körper rausbekommen, wurden getestet und haben die Lizenz bekommen für Las Vegas oder waren bei so einer Anhörung. So ist das ja. Dan Henderson trifft am 24.05. auf Daniel Cormier bei UFC 173 und Jill Sonnen bei UFC 175 auf Wanderlei Silva. Also da müssen wir uns keine Gedanken machen, dass diese Kämpfe dann irgendwie doch nicht stattfinden können. Man weiß es ja immer nicht. Dann komme ich zur Fight Night in Cincinnati. Fight of the Night, Matt Brown gegen Eric Silva, wenig überraschend. Performance of the Night ging auch noch an Matt Brown und an Johnny Eduardo, der ja Eddie Wineland ausgenockt hat. Und ich habe es vorhin schon mal angesprochen. Es gab danach relativ schnell die Gerüchte, dass Matt Brown als nächstes auf den guten Hector Lombard treffen könnte. Es ist bislang noch nichts bestätigt. Jetzt mit dieser Nate Diaz-Geschichte, von der ich vorhin gesprochen habe, könnte sich das Blatt nochmal wenden. Bis gestern hätte ich, glaube ich, auch gesagt, dass Matt Brown gegen Hector Lombard ein guter Tipp ist für den nächsten Kampf für Matt Brown. Jetzt müssen wir mal abwarten, was sich ergibt, ob die UFC jetzt diesen das Interview von Nate Diaz aufgreift und da vielleicht was versucht zu kreieren oder ob sie sagen, nö, der hat uns jetzt immer hängen lassen, jetzt hat er einfach auch mal Pech. Dann hat man sich ja Sorgen machen müssen um Eric Silva, da gab es dann die schlimmen Bilder, sage ich jetzt einfach mal, als er auf einer Trage aus dem Oktagon rausgebracht werden musste. Und die Befürchtungen gingen zunächst auch mal in die Richtung Gehirnerschütterung und Kieferbruch. Gott sei Dank konnte Dana White später auf Twitter vermelden, dass Eric Silva an und für sich unverletzt ist und wieder nach Hause fliegen darf. Auch Walid Ismail, das ist der Manager von Eric Silva, meinte, er wurde nur genäht, ihm geht's eigentlich ganz gut. Er ist halt einfach völlig ausgepowert. Also der Kampf muss ihn so sehr mitgenommen haben, konditionell, dass er einfach kaum noch stehen konnte und einfach fertig war. Und Ismail sagt auch, wir wissen noch nicht so richtig, warum er da so abbaut. Ja, also man hatte wohl einen sehr, sehr heftigen Weightcut hinter sich und diese extreme Offensive zu Beginn der ersten Runde, diese ersten 2,5 Minuten von Eric Silva, die haben wohl auch ganz schön ins Mett geschlagen, aber eigentlich sollte sowas nicht passieren. Und Walid Ismail sagt, wir müssen daran arbeiten. Wir müssen gucken, dass er konditionell einfach ein gewisses Level halten kann. Er hatte ja auch schon mal die Probleme gegen John Fitch, als er auch gut begonnen hat und dann nachgelassen hat. Das scheint so ein bisschen die Achillesferse zu sein von Eric Silva, dass er konditionell nicht mithalten kann. Aber Gott sei Dank ist er nicht schwerwiegender verletzt. Dann ganz kurz noch was, einer ist nämlich schwerwiegend verletzt, Eddie Wineland, der musste auch operiert werden, er litt einen Kieferbruch im Kampf gegen Eduardo, fällt mindestens 6 Wochen aus und denkt jetzt sogar darüber nach, mit dem Kämpfen ganz aufzuhören. Er sagte in einem Interview, ich mache mir jetzt mal Gedanken, ob der Preis fürs Kämpfen nicht zu hoch ist. Ich möchte mir jetzt einfach wirklich mal einen Kopf darüber machen, was mein persönliches Bigger Picture ist. Das klingt natürlich nicht so gut. Also er will da offensichtlich mal in sich gehen und schauen, ob das der richtige Lebensweg ist, den er weiterhin bestreiten möchte. Und eine ähnliche Phase hatte Kostas Philippou auch durch. Auch er dachte ans Aufhören nach seinen letzten zwei Niederlagen. Und er meinte, ich war irgendwann an einem Punkt, da hatte ich so viele Selbstzweifel und habe mich gefragt, ob ich überhaupt noch kämpfen möchte. Und die UFC, Dana White, die haben dafür gesorgt, dass ich mein Selbstvertrauen wiedergefunden habe. Und zwar, als sie mir den Co-Main-Event gegeben haben. Es hat mir sehr geholfen, weiterzumachen. Meine Coaches haben mich motiviert. Ich hatte zwar Riesendruck jetzt im Kampf gegen Larkin, denn ich wusste, sagt Kostas Philippou, wenn ich diesen Kampf verliere, dann wird mich die UFC wahrscheinlich entlassen. Und das zu Recht, denn ich war einfach zu schwach in meinen Kämpfen. Und mit diesem Sieg bin ich jetzt wieder ganz oben dabei und habe gezeigt, dass ich hierher gehöre, in die UFC. Und ich denke mal, ein ähnliches mentales Problem hat Eddie Wineland jetzt auch. Und vielleicht kann Kostas Philippou dem guten Eddie ja noch einen Tipp geben, wie man da am besten durchmanövrieren kann. Dann komme ich jetzt schon so ein bisschen zu UFC 173. Sind zwar noch zwei Wochen, aber die ersten Entscheidungen fallen jetzt schon. Nämlich zum Beispiel, dass Herb Dean der Referee für den Kampf Hannon Burrow gegen TJ Dillashaw sein wird. Das ist zum zweiten Mal in Folge, dass Herb Dean einen Burrow-Fight gegen einen Alpha-Male-Kämpfer als Referee begleiten wird. Beim letzten Mal ging es ja nicht so gut aus für Alpha-Male-Kämpfer Uriah Faber. Mal schauen, wie es sich bei TJ Dillashaw dann verhalten wird. Dann hat sich Daniel Cormier zu John Jones geäußert. Und es ging natürlich um diese Eye-Pokes im Kampf gegen Glover Teixeira. Und Daniel Cormier meinte einfach, ja gut, ihr dürft nicht vergessen, John Jones ist sehr, sehr, sehr jung, muss mit einer Menge Ruhm umgehen können. Und das ist sehr, sehr schwer in so einem Alter. Und es ging, ich habe gerade ein bisschen Blödsinn erzählt, es ging nicht explizit um die Eye-Pokes, sondern es ging um die Reaktion von John Jones danach. Nämlich dann gab es ja dieses Video von John Jones, wo er sich über die Leute lustig gemacht hat, die damit ein Problem hatten, dass er halt eben dann diese Hand so ausstreckte in Richtung Glover Teixeiras Gesicht und ihn da ab und zu mal im Auge getroffen hat. Und ja, Daniel Cormier sagt im Endeffekt, so eine Reaktion, wie John Jones sie dann getätigt hat, ist halt in so einem Alter auch nichts Ungewöhnliches. Und er gibt John Jones auch noch diesen Tipp, Mensch, wenn du doch merkst, die Leute mögen dich nicht, dann geh doch einfach 100% diesen Floyd Money Mayweather Weg. Ja, sei einfach das Arschloch, was alle hassen und alle schalten aber ein, weil sie hoffen, dass du verlierst. Ja, zieh doch einfach diesen Weg durch. Das ist der Tipp von Daniel Cormier in Richtung John Jones. Und ja, ich meine, Cormier sagt auch, die Leute, die glauben einfach nicht, dass John Jones so ist, wie er sich bei Pressekonferenzen gibt und so. Also sie denken einfach, dass John Jones ein Arsch ist. Und DC sagt, Mensch, wenn alle denken, du bist ein Arsch, dann sei doch einfach ein Arsch. Sie denken es doch eh schon. Auch Buzz Rutten hat sich zu John Jones zu Wort gemeldet. Auch da ging es um die Eye-Pokes. Er wurde darauf angesprochen, ob John Jones ein Dirty Fighter ist. Und Buzz Rutten sagt einfach, John Jones ist im Octagon ruhig, relaxed, er weiß genau, was er tut. Wenn er seine Hände ausstreckt und dich im Gesicht trifft, dann macht er das nicht irgendwie aus Blödheit, sondern das ist alles Berechnung. Und ja, sagt Buzz Rutten, das ist dann ein Dirty Fighter. Ja? Und das Problem war, das Netz hat danach die Aussagen von Buzz Rutten so ein bisschen verdreht und Buzz eigentlich ja die Worte im Mund rumgedreht, muss man sagen. Und hat das so ausgelegt, dass Buzz Rutten der Meinung sei, dass John Jones durch illegale Aktionen Kämpfe gewinnt. Und Buzz hat sich dann auch nochmal auf seiner Facebook-Seite zu Wort gemeldet und sagte, Moment. Ich habe nie gesagt, dass John Jones seine Kämpfe durch illegale Aktionen gewinnt und deswegen irgendwie ein schlechter Kämpfer sei. Was ich gesagt habe, ja, John Jones kämpft ja mit diversen kleinen Mitteln, um den Gegner aus dem Tritt zu bringen und ist deswegen ein Dirty Fighter. Ja, das ist einfach ein Move, der passiert, wie gerade eben schon erklärt, nicht durch Zufall, sondern das macht John Jones aus voller Berechnung und deswegen ist er ein Dirty Fighter. Alle sollen mal wieder runterkommen, er hat nichts gegen John Jones, aber das war ein gemeiner Move, sage ich jetzt einfach mal so. Mir fällt nichts Blöderes ein. Dann gibt's Neues von Vitor Belfort, der schafft's auch in jede Sendung mittlerweile. Und zwar hat er jetzt gesagt, er möchte sich überall lizenzieren lassen, denn Vitor hat erkannt, die UFC ist ein globales Unternehmen, deswegen muss er auch überall kämpfen können. Er möchte sogar eine Lizenz für den Mars. Und er wird sich jetzt auch mal mit der NSAC, also mit der Nevada Athletic Commission, zusammensetzen und da über eine Lizenz sprechen. Er sagt, Mensch, es gibt für mich eigentlich nichts Leichteres, als diese Lizenz zu bekommen. Da mache ich mir keine großartigen Sorgen. Das Interview ging zwar danach noch weiter, aber es endete ganz spektakulär. Und zwar hat der Interviewer Vitor Belfort dann auf diesen Test angesprochen, der vor ein paar Monaten gemacht wurde, von dessen Ergebnis wir nie erfahren durften. Und die Reaktion von Vitor Belforts Frau war daraufhin, dass das Interview abgebrochen wurde. Also der Belfort-Clan, möchte ich mal sagen, ist immer wieder für lustige Geschichten zu haben, muss man fast schon sagen. Ich habe ja gerade eben schon gesagt, das Interview ging aber zunächst noch weiter und da wurde er natürlich darauf angesprochen, ja, wie es zum Beispiel zu diesen TRT-Problemen gab, zu diesem Test, der ja dann auch mal negativ für ihn ausging. Also er wurde ja vor ein paar Jahren schon mal negativ bei einem Kampf in Las Vegas auf TRT getestet und er meinte, die Dinge gerieten damals ein wenig außer Kontrolle. Und jetzt kommt sein Ratschlag an alle Leute da draußen, wie man Dinge unter Kontrolle halten kann. Und Vitor Belforts Ratschlag ist, das Geheimnis des Lebens ist es. Jetzt muss ich selber nochmal durchlesen, weil es ist so bescheuert, dass man es sich einfach nicht merken kann. Jetzt komme ich, jetzt darf ich es aber. Das Geheimnis des Lebens ist, beschäftige dich nicht mit Dingen, die außer Kontrolle geraten. Tja, ich sag's nochmal, das Geheimnis des Lebens ist, beschäftige dich nicht mit Dingen, die außer Kontrolle geraten. Vielen Dank, Vitor Belfort. Und Vitor legt sogar noch einen oben drauf. Vitor sagt, Vitor Belfort, also er spricht von sich selber natürlich auch in der dritten Person, es ist ja Vitor Belfort. Und Vitor Belfort sagt, Vitor Belfort ist wie Bordeaux, alt und der Beste. Also falls irgendeiner nicht weiß, Bordeaux ist ein Wein, der zugegebenermaßen wirklich im Alter definitiv besser wird, aber Vitor Belfort, es ist unfassbar. Man muss sich wirklich an den Kopf fassen. Dann versucht die UFC erneut, eine Lizenz zu bekommen für New York. Ihr wisst das mit Sicherheit, dass die UFC seit Jahren in New York versucht, eine Lizenz zu bekommen. Es gibt aber da die Probleme mit diversen Politikern, die eigentlich ein Problem mit den Fertitas haben und diesen Kampf zwischen den Fertitas und Politikern bzw. Gewerkschaftlern auf den Rücken der UFC austragen und immer wieder verhindern, dass die UFC nach New York kommt. Das ist jetzt schon das fünfte Jahr in Folge, dass die UFC das versucht. Ich mach's mal so, ich halte mich jetzt hiermit einfach mal ein bisschen kurz, weil ich davon ausgehe, dass das eh wieder im Sande verlaufen wird und die UFC wieder keine Lizenz für New York bekommen wird. Sollte sich da allerdings irgendwas ergeben, dann erfahrt ihr es natürlich von mir in aller Ausführlichkeit. Dann gab es ein sehr, sehr interessantes Interview mit einer neuen Bantamweight-Kämpferin in der UFC, nämlich Alexis Dufresne. Und ich habe das mal beschrieben mit Alexis Dufresne hasst alle. Ja, 5 Kämpfe, 5 Siege, soweit. Alle Siege in ihren 5 Kämpfen in der ersten Runde. Das erinnert mich doch stark an eine gewisse Ronda Rousey. Sie trainiert im selben Gym wie Dan Henderson. Das ist The Quest in, den Namen lasse ich jetzt mal weg. Ich glaube, warte mal. Timicula. Auf jeden Fall in Kalifornien. Und Alexis sagt, ich bin voller Hass. Ich hasse alle meine Gegnerinnen. Je mehr Scheiße sie über mich reden, je mehr hasse ich sie. Und sie selber sagt aber, ich rede nie schlecht über meine Gegnerinnen. Ich lasse die Fäuste sprechen. Ja, Alexis, davon können wir uns dann ja auch gegen Sarah Moraes beim Ultimate Fighter 19 Finale am 6.7. überzeugen. Das ist nämlich ihre erste Gegnerin in der UFC. Außerdem sagt sie, Leute, die viel reden, haben sonst nichts drauf. Ist auch nur eine Aussage, die man hier, denke ich mal, erwähnen sollte. Und dann hat sie was gesagt, das klingt wirklich weird, vor allen Dingen für eine Frau. Und zwar meint sie, es klingt vielleicht komisch, aber mir gefällt es, wenn mich eine Gegnerin ins Gesicht schlägt. Natürlich schlage ich auch gerne anderen ins Gesicht, aber am geilsten finde ich es, wenn mich eine Gegnerin ins Gesicht schlägt. Das ist fast schon ein bisschen fetisch, würde ich sagen. Hochinteressant. Und sie sagt auch, ich möchte keinen 30-Sekunden-Kampf gegen Sarah Morris, wie auch immer. Ich möchte eine richtige Schlacht. Also ich möchte nicht, dass das schnell vorbeigeht. Ich möchte mich richtig schön prügeln. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass diese Alexis Dufresne mir Spaß machen wird in der UFC. Hoffentlich kann sie ihren Worten Taten folgen lassen. Dann haben wir ja noch eine Alexis in der UFC, und zwar Alexis Davis. Und die tritt ja bald gegen Ronda Rousey an bei UFC 175. Und sie glaubt, dass sie Rondas Armbar abwehren kann. Ja, sie trainiert täglich mit Kayo Terra. Und sie weiß zwar, dass Ronda diesen Armbar seit ihrer Kindheit perfektioniert hat, aber glaubt dennoch einen Weg gefunden zu haben, diesen Move abzuwehren. Sie sagt, ich trainiere jeden Tag mit Weltmeistern und Black Belts. Und die meisten Armbars, die im Training gegen sie versucht werden, die kann sie abwehren. Die Frage ist natürlich, ob du im Training diesen Armbar auch so ansetzt, wie Ronda Rousey das im Kampf geschehen machen wird. Erstens mal hat sie ja schon selber gesagt, die gute Alexis, Ronda hat diesen Armbar perfektioniert, und zweitens ist, denke ich mal, im Kampf das nochmal eine andere Nummer. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, ob Alexis Davis wirklich eine Möglichkeit gefunden hat, diesen Armbar zu kontern. Ich behaupte einfach mal, selbst wenn ihr das gelungen ist, wird es schwierig werden, andere Aktionen von Ronda Rousey unter Kontrolle zu halten, denn das muss man zugeben, Ronda Rousey wird von Kampf zu Kampf besser. Und es könnte sein, dass Alexis Davis davon dann auch eine kleine Kostprobe bekommt bei UFC 175. Dann hat sich Travis Brown zum Verhalten von Fabricio Werdum zu Wort gemeldet. Ihr erinnert euch mit Sicherheit noch, die Fox UFC und Fox 11 Card war das, und Fabricio Werdum hat Travis Brown dominiert und irgendwann begonnen, so ein paar Faxen zu machen. Und Travis meinte einfach, als ich mir den Kampf nochmal angeschaut habe, habe ich Dinge gesehen, die ich nicht so ganz toll fand, ja, und ich finde, dass Fabricios Verhalten unsportlich war. Das sagt Travis Brown, kann man nachvollziehen, glaube ich. Ich finde es jetzt nicht so schlimm, aber Travis hat sich davon disrespektiert gefühlt. Ich kann es, wie gesagt, nachvollziehen. Er selber sagt, ich muss noch einiges ändern in meinem oder in meiner Art zu kämpfen. Meine Gegner wissen jetzt, wie ich kämpfe, und es wird für mich schwerer, sie mit einem Schlag auszunocken. Es ist natürlich klar, man hat gemerkt, Travis Brown ist tough und kann gleichzeitig austeilen wie kaum ein Zweiter. Und man muss halt versuchen, die Distanz zu halten oder ihn zu Boden zu bringen. Sonst wird's schwierig. Und diese Taktik, die Brown sonst hatte, einfach durch seine Toughness schwierige Momente überstehen zu können und dann selber zu kontern, die scheint jetzt nicht mehr auszureichen, um ganz oben mitzuhalten. Von daher, er wird nicht das Team verlassen, Jackson Winklejohn, aber er wird an sich weiter arbeiten und versuchen, besser zu werden, ganz klar. Dann Rogério Nogueira wird ja auf Anthony Johnson treffen, und interessanterweise sagt Nogueira, ich bin noch nicht bei 100%. Er hat zuletzt im Februar 2013 gekämpft, da gegen Rashad Evans gewonnen. Ja, ihr hört richtig, gegen Rashad hat er damals gewonnen. Es ist schon so lange her, dass man sich nicht mehr dran erinnern kann. Und Nogueira sagt, ein Sieg über Anthony Johnson bringt mich wieder näher an ein Titelmatch ran, mindestens aber in die Top 3. Also Nogueira denkt schon wieder ans ganz große Business. Und wie gesagt, er sagt, ich bin noch nicht bei 100%, aber bis zum Kampf schaffe ich das schon irgendwie. Und Nogueira hatte ja eine Knie-OP und starke Rückenprobleme, die ihm eine vorzeitige Rückkehr in den Oktagon immer wieder verwehrt haben. Dann gibt's News bezüglich GSP und seiner Hollywood-Karriere, denn Georges St. Pierre hat eine neue Rolle bekommen in einem Remake, und zwar in einem Remake des Films Kickboxer. Den kennt der ein oder andere vielleicht noch von euch. 1989, damals mit Jean-Claude Van Damme, durfte der schon mal bewundert werden. Dave Bautista ist ebenfalls mit dabei, den könnte man auch kennen. WWE, wie nennt man das denn? WWE Superstar, kann man das so sagen? Naja, ich sag's einfach. Also Bautista ist auch noch mit dabei. Allerdings wird GSP nicht die Hauptrolle begleiten, denn die wird von Alain Musashi begleitet. Ja, also ich kenne diesen Typ nicht. Ich lese gerade nur, das war der Stuntman und der Mixed Martial Arts Bit Actor für X-Men. Ja, da muss ich mal einen Chris drauf ansprechen. Hat auch irgendwie Stunt-Double gemacht bei Pacific Rim und White House Down. Ob der schon mal von Alain Musashi gehört hat, der wird also die Hauptrolle bei Kickboxer dann spielen. Aber GSP und Bautista sind ebenfalls mit dabei. Was haben wir denn sonst noch? Ach, vorhin haben wir über die Diaz-Brüder gesprochen, beziehungsweise über Nate Diaz. Und Dana White hat sich nach der Fight Night in Cincinnati bezüglich der Diaz-Geschichte mal wieder zu Wort gemeldet und hat im Endeffekt da schon fast resigniert geklungen und meinte so, ich habe normalerweise ein gutes Verhältnis zu Nate, aber was die Jungs kapieren müssen, ist, dass Kämpfen kein Job ist. Kämpfen ist die Möglichkeit, Geld zu verdienen. Es ist die Möglichkeit, in einem gewissen kleinen Zeitfenster viel zu erreichen. Und Dana sagt, wenn Nick und Nate ihr Zeitfenster aussitzen wollen, dann ist das ihr Problem. Ich zwinge sie nicht zum Kämpfen. Und andererseits meinte Hyde, es frustriert ihn nicht. Ja, also Dana meint das, es frustriert ihn nicht, dass die Diaz-Brüder nicht kämpfen wollen, aber tja, er würde sie natürlich schon gern sehen, genauso wie alle anderen auch, weil die Diaz-Brüder sind halt beliebt und Dana meint, es ist allerdings ihr gutes Recht, dass sie sagen, nö, wir kämpfen nicht, wir nehmen den Kampf nicht an, wir nehmen den Kampf nicht an. Die Welt wird sich weiterdrehen, auch ohne die Diaz-Brüder, aber anscheinend dreht sich die Welt jetzt auch wieder mit einem Diaz-Bruder. Ganz gut, muss man dazu sagen. Dann hat sich Brock Lesnar bei Dana White gemeldet. Und Brock Lesnar hat Dana White gebeten, Pat Barry zum Aufhören zu überreden. Ihr wisst vielleicht, Pat Barry ist nach seinem schweren K.O. gegen Saul Politely vor ein paar Monaten nicht entlassen worden. Er hat um seine Entlassung gebeten bei der UFC und ist dann wieder zurück zum Kickboxen gegangen und hat sein Comeback im März gefeiert, glaube ich, und jetzt seinen zweiten Kickboxkampf auf einer Glory Card bestritten und ist da schwer K.O. gegangen. Lesnar war früher übrigens zusammen mit Pat Barry im selben Team. Sie waren auch Trainingspartner. Und was auch nochmal interessant ist, Pat Barry hat in 2 Jahren oder ging in 2 Jahren 4-mal K.O. Das ist natürlich schon ziemlich heftig. Er ist ja auch noch ein Heavyweight und da sind die K.O.s dann oftmals noch heftiger. Und Brock meinte zu Dana White, ich bezeichne nicht viele Menschen als meine Freunde, aber Pat ist mein Freund. Und er sagt, Dana, du musst diesen Typen zum Aufhören bewegen. Und Dana meint, Pat ist ein erwachsener Mann. Ich meine, was soll ich tun? Es gibt nicht allzu viel, was ich da machen kann. Und recht hat er natürlich. Und er versteht allerdings auch, dass Pat Barry nicht einfach so zurücktritt. Er sagt nämlich, also Dana sagt das, es ist leicht für Leute wie Forrest Griffin oder Chuck Liddell aufzuhören. Und auch die zu überreden, aufzuhören, ist leichter. Denn die Jungs haben eine Menge Kohle gemacht und denen geht's gut. Die sind Multimillionäre und das ist halt der große Unterschied. Pat Barry ist in Anführungsstrichen ein normaler Kämpfer. Und es ist immer schwer, Typen zum Aufhören zu bewegen, die noch für ihren Lebensunterhalt sorgen müssen. Und es scheint so, als ob Dana White diesbezüglich die Hände gebunden sind. Aber Brock Lesnar sorgt sich schon sehr um seinen Kumpel. Das finde ich irgendwie schön, weil Brock Lesnar, da geht man nicht davon aus, dass er derjenige ist, der sich da um jemanden sorgt. Ganz im Gegenteil. Also das fand ich eine ganz interessante Meldung. Eine gute Nachricht gibt es übrigens von Glover Teixeira. Der muss nicht operiert werden. Glover schrieb am Mittwoch auf Twitter, dass sein Arzt meinte, alles wäre soweit okay, man müsse nicht operieren. Die Schulterverletzung wird ihn zwar noch einige Zeit davon abhalten, wieder kämpfen zu können, aber man muss zumindest nicht operieren. Letzte Meldung vor den Fight Announcements. Patrick Cummins, den kennt ihr noch, der ist on short notice eingesprungen vor nicht allzu langer Zeit für Rashad Evans im Kampf gegen DC. Jetzt ist Patrick Cummins das gleiche passiert. Er sollte eigentlich bei der Albuquerque Fight Night auf Francimar Barroso treffen und Barroso fällt jetzt aus. Patrick Cummins sucht jetzt dringend einen Ersatzgegner und bislang wurde noch keiner gefunden, aber das fand ich irgendwie lustig, dass der Mann, der mal einen Kampf rettete für jemand anderen, jetzt selber darauf angewiesen ist, dass irgendjemand sagt, Mensch, ich würde gern gegen Patrick Cummins antreten. Also mal gucken, ob er jemanden findet. So, jetzt kommen wir zu den Fight Announcements und da ist es diesmal nicht allzu viel. Über die Fight Night in Berlin, über die Geschichte mit Niklas Bäckström und Tom Ninimaki habe ich schon gesprochen. Dann wurde bekannt gegeben, dass Andreas Stahl, das ist ein Schwede, klingt zwar deutsch, aber es ist ein Schwede und bislang noch unbesiegt, sein UFC-Debüt feiern darf gegen Viscardi Andrasch. Und zwar bei UFC on Fox 12 am 26.07. Und für diese Card wurde auch bekannt gegeben, dass Dennis Bermudez auf Clay Guida treffen wird. Cooler Kampf, wenn er mich fragt. Bermudez gegen Guida, darauf habe ich richtig Lust. Die UFC und Fox 12 Card beginnt also schon wieder sich mit Kämpfen zu füllen, die mir dann doch ein Lächeln aufs Gesicht zaubern. Dann gab es eine ganz komische Geschichte. Und zwar, jetzt muss ich gucken, dass ich das richtig zusammenbekomme. Am Mittwoch wurde bekannt gegeben, dass sich Bruno Santos verletzt hat. Der sollte eigentlich bei UFC 175 auf Chris Camozzi treffen. Daraufhin hat die UFC bekannt gegeben, dass Chris Camozzi jetzt auf Trevor Smith trifft. Am Donnerstag wurde dann allerdings wieder bekannt gegeben, Moment, Bruno Santos ist doch nicht so schwer verletzt, er wird also nun doch auf Chris Camozzi treffen bei UFC 175 und Trevor Smith trifft bei der Fight Night in Dublin auf Thor Dröng. Also alles ein bisschen verwirrend, ich fasse mal zusammen. Trevor Smith trifft auf Thor Dröng in Dublin und Chris Camozzi wie geplant auf Bruno Santos. Mal gucken, ob das dann so bleibt. Wenn nicht, werde ich euch nächste Woche darüber informieren. Für die Neuseeland-Card wurde auch noch ein Kampf bekannt gegeben, sogar zwei. Zum einen wird Soa Polaili auf Jared Rosholt treffen, für Soa Polaili ein Heimspiel, das wird natürlich toll für ihn. So, jetzt ist mir zum Schluss noch die Mühle abgeraucht, der Akku war leer, sowas passiert halt einfach manchmal. Wir waren stehen geblieben bei Soa Polaili gegen Jared Rosholt, wie gesagt, in Neuseeland bei der Fight Night am 28.06. Super für Soa, nach der Gesangseinlage freue ich mich schon. Hoffentlich gewinnt er, dann singt er uns vielleicht nochmal irgendwas vor oder vielleicht führt er dann ein komplettes Musical auf, hätte ich auch nichts dagegen. Wenn seine Kämpfe immer so schnell zu Ende sind, hat er ja noch genügend Zeit. Ebenfalls für die Neuseeland-Card wurde Claudio Henrique da Silva angesetzt gegen Neil Magny. Über Las Vegas, UFC 175, Roya Faber gegen Alex Caceres haben wir schon gesprochen. Und Gian Villante hat einen neuen Gegner bekommen. Das betrifft auch die Neuseeland-Card. Er trifft jetzt auf Sean O'Connell. Sollte eigentlich gegen Anthony Perroche antreten, aber Perroche hat sich leider verletzt. Und ihr merkt, es war nicht mehr viel übrig. Und für die paar Sekunden musste ich jetzt nochmal den Akku aufladen. Aber so ist das halt. Mache ich ja gern für euch. Habe ich das gesagt, dass wir eine neue Seite gemacht haben? Wahrscheinlich schon. mmaradio.de. Guckt mal vorbei, sagt uns, wie euch das neue Design, möchte ich mal sagen, gefällt. Und ja, die nächste reguläre Ausgabe gibt's am Dienstag, die nächste News-Ausgabe am Samstag. Und da dazwischen wird es zum ersten Mal eine UFC Berlin Sonderausgabe, nenne ich sie mal, wird es da geben. Und zwar beschäftigen Chris und ich uns dann so ein bisschen mit der Undercard, sprich mit der Prelim-Card und werden da mal gucken, was wir euch darüber erzählen können und werden euch so langsam aber sicher auf UFC Berlin einstimmen. Vielen Dank fürs Zuhören. Denkt dran, ich freue mich natürlich, wenn ihr dieses Video irgendwie liken könntet, teilen könntet oder euren Freunden Bescheid sagen könntet, dass es hier UFC News gibt, vorgetragen. Ich lese mir das alles für euch durch, sondiere den Markt nach interessanten Neuigkeiten und ihr müsst nur noch zuhören oder zuschauen. Müsst euch also nicht mehr mit diesen ganzen englischen Seiten rumquälen und euch das dann irgendwie übersetzen und weiß der Kuckuck, das mache alles ich für euch. iTunes-Feed habe ich gesagt, sind wir fertig. Mensch, da gehe ich DFB-Pokal gucken. Tschüss. M-M-A-M-Radio.